SWR 1, der Abend. Mit Stefanie Jakob. Kein Wort wird so oft gegoogelt wie Sex. Und mit kaum etwas anderem wird im Internet so viel Geld verdient wie mit Pornos. Die Pornobranche ist bei jedem Schritt in die digitale Zukunft ganz vorn dabei. Die Zahl von Seiten mit pornografischem Inhalt wird auf mehr als 400 Millionen geschätzt. Der Kick durch den Klick. Sex im Internet. Wir sprechen darüber heute in SWR 1 der Abend. Die Seiten mit pornografischem Inhalt, die sind für jeden zugänglich. Das heißt, dass auch junge Menschen, ja auch Kinder, sich solche Seiten anschauen können. Viele sind mit 11, 12 Jahren schon auf Sexseiten. Und während wir früher uns immer ein bisschen geschämt haben, wenn es in der Bravo um Sex ging, kennen viele Kinder und Jugendliche heute bereits Pornofilme. Mein Kollege Stefan Schlegel ist für uns mit einer sehr direkten Frage auf junge Erwachsene zugegangen. Guckt ihr Pornos? Ja, so Gott sei Dank. Warum? Weil es was Neues ist, was früher tabu war und jetzt eigentlich mehr und mehr gesellschaftsfähig wird. Wie sieht das dann aus, wenn ihr zusammen guckt? Also ich glaube, das wird gerade selber ein Porno. Das Interview hier wird ein Porno. Gibt es Pornos, die davon handeln, dass ein Reporter Menschen auf der Straße anspricht? Ich könnte mir vorstellen, dass so einer anfängt. Wer hat gesagt, dass ihr zusammen gucken solltet? Wer hat das initiiert? Eigentlich sind wir beide relativ aufgeschlossen und von daher war das so eine Frage der Zeit. Guckt ihr Pornos? Eigentlich recht selten, ehrlich gesagt. Was heißt denn selten? Vielleicht so dreimal wöchentlich. So zwei, dreimal. Wo dann? Wo guckst du es? Im Internet jetzt. Also ich surfe dann und dann gehe ich auf spezielle Seiten und dann schaue ich da auch ab und zu mal rein. Ja. Und warum machst du das? Keine Ahnung, ich finde das interessant. Ich schaue es mir nicht sehr gerne an, aber ab und zu finde ich das eigentlich ganz angemessen. Guckst du dann alleine oder mit Freunden? Oder? Ich bin dann alleine, ich gucke nicht mit Freunden. Warum alleine? Ich weiß nicht, besser. Kein Kommentar dazu. Ja, mit Freunden, also alleine nicht und dann meistens immer die Harten. Wir gucken dann halt richtig schlechte an, wo so gut wie gar keine Handlung haben und dann... Wenn man das zu fünf guckt, ist das einfach witzig, weiß nicht. Guckt ihr Pornos? Nein. Noch nie ein Porno geguckt? Nee. Ja, okay, doch, eigentlich schon. Also du guckst doch Pornos? Ja, er auch. Ja, nein. Ist das peinlich, wenn man sowas erfährt, dass du Pornos guckst? Bestimmte Personen ist mir das eigentlich egal, aber wenn es jetzt irgendwie Eltern sind oder so, fände ich das nicht so toll. Meine Mutter hat so eine Sperre drin, also ich darf keine gucken. Würdest aber gerne? Nö, eigentlich nicht. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal ein Porno geguckt hast? 12 vielleicht. Wie war das? Interessant. Was genau war daran interessant? Ja, da muss man gucken, ob der Samen groß, ob der jetzt da und da war praktisch. Dein eigener? Ja. Achso, und hat geklappt? Ja. War's beruhigend? Ja, war schon. Gut. Findest du, dass das problematisch ist, Pornos und das eigene Sexleben? Beim Freund von mir war es praktisch die zwei unterschiedlichen Vorstellungen, war für ihn dann relativ problematisch. Ja, dass es am Anfang halt nur ganz einfach keine Minute ging und halt in Pornos 20 Minuten dauert. Und dann war er halt über sich selbst enttäuscht. Gibt es Szenen, die du quasi nachspielst? Man holt sich schon Inspiration, aber manche Sachen sind dann wirklich schon zu übertrieben und man muss schon noch ein bisschen die Ästhetik bewahren. Ist das auch irgendwie ein Problem, dass man so Bilder im Kopf hat, die ja zum Teil auch sehr geschönt sind und künstlich, dass man die überträgt auf die Wirklichkeit und die Wirklichkeit da gar nicht mithalten kann? Eben, das will ich versuchen zu vermeiden, weil Pornos sind einfach nicht echt. Das ist kein wirklicher Sex. Das ist halt mal zum Ausprobieren, mal zum Spaß haben, was Neues machen, aber es ist nicht wirklicher Sex. Also wirklicher Sex ist was viel Schöneres als das und Porno ist ja einfach nur Geschlechtsverkehr ohne irgendwelche Gefühle. Mit diesen Sexseiten ist es ja so ähnlich wie mit Prostituierten. Da geht ja auch angeblich keiner hin. Es wird eben nicht darüber geredet. Es wird aber gemacht. So ist es auch mit den Sexseiten im Internet. Und leider kommen an diese Seiten alle heran, auch Kinder. Ich spreche jetzt in SWR 1 der Abend mit Professor Michael Schulte-Markwort. Er ist ärztlicher Direktor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Jakob. Professor Markwort, wir haben es gerade gehört. Also schon mit 11, 12 Jahren schauen Kinder Pornos. Das ist eine beängstigende Entwicklung, oder? Diese Entwicklung gibt es schon seit längerer Zeit. Das ist keine neue Entwicklung. Wir haben auch schon vor 10 Jahren in eigenen Untersuchungen festgestellt, dass der meistens ja eher mal erste zufällige Kontakt auf Pornoseiten sehr früh beginnt. Und wie läuft das dann in der Vorstellung eines so jungen Menschen, also eines Kindes ab? Denkt das Kind dann, aha, so geht also Sex, wenn es Pornos schaut? Also natürlich sind, je nachdem, in welchem Kontext Kinder aufwachsen, sind sie entsprechend irritiert. haben unter Umständen auch Nachfragen, sind manchmal auch sehr verschreckt. Und es kann sehr wohl dazu führen, dass Kinder denken, aha, das ist also Sexualität. Und das Gefährliche daran ist, dass sie gleichsetzen, dass Sexualität nichts mit Zärtlichkeit zu tun hat. Und ist das dann auch später so? Nehmen wir jetzt einen, keine Ahnung, 15-, 16-Jährigen, der das erste Mal verliebt ist. Verändert dieser Zugang zu Sex per Mausklick die erste Liebe? Oder ist das dann nicht genauso, dass der, auch wenn er schon Pornos gesehen hat, genauso Angst vorm ersten Kuss hat und genauso dieses romantische Gefühl möchte? Die Angst wird nicht kleiner vor dem ersten Mal durch vorherigen Pornokonsum. Auch die Sicherheit nicht, auch die Selbstsicherheit nicht. Und unsere Erfahrung und auch klinische Untersuchungen zeigen, dass die Sehnsucht nach Romantik und die Sehnsucht nach sozusagen den alten Werten parallel dazu aufrechterhalten wird. Also man kann nicht sagen, dass es quasi eine verrohte Jugend ist, die so aufwächst, weil sie eben schon so früh mit ja auch harter Sexualität konfrontiert wird. Sexueller Umgang der Jugendlichen hat sich nach allen Erkenntnissen nicht verroht, mit Ausnahme einer kleinen Randgruppe, die aber auch ansonsten durch aggressives Verhalten auffällt. Es geht doch hauptsächlich um Jungs, oder? Oder ist das so, dass Mädchen genau, nee, die gucken nicht so oft Pornos, kann ich mir vorstellen. Also Mädchen haben auch ein anderes Internetverhalten, haben auch ein anderes Suchverhalten im Internet, sind insgesamt nicht so explorativ wie Jungs, geben andere Suchwörter ein, sind zum Beispiel viel modeorientierter oder an Liedern, an Texten, an Musik. Und Jungs sind da viel explorativer, deswegen landen sie auch schneller da. Außerdem suchen Jungs auch schneller mal die Grenze und die Grenzüberschreitung und suchen es dann auch aktiv. Professor Schulte-Markwort, es gibt immer mehr Portale im Internet, in denen ganz normale Leute selbstgedrehte Filmchen, selbstgedrehte Pornos reinstellen. Gibt das denn einen besonderen Kick oder warum stellen sie sich so intim zur Schau? Also jemanden, der sozusagen normal ist, mutet das in der Tat merkwürdig an. Meine Beobachtung ist, dass Exhibitionismus im weitesten Sinne tatsächlich zunimmt. Menschen zeigen sich gerne und zeigen sich offensichtlich auch dann gerne in solchen eigentlich intimen Situationen. Auf der anderen Seite hat aber auch der Voyeurismus sehr zugenommen. Ich glaube, man muss berücksichtigen dabei, dass es bei den Privatfernsehen heute fast nur noch voyeuristische Formate gibt, ja, in denen man Menschen bei irgendetwas zuschaut, dass die irgendwas machen, sei es, dass die singen, tanzen oder sei es, dass sie sich streiten. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass diesen Menschen, dass das nicht oberpeinlich ist. Ich meine, da könnte ja auch der Nachbar eins sehen. Es scheint so zu sein, als wenn die Bekanntheit oder die Möglichkeit, bekannt zu werden und von vielen gesehen zu werden, so viel narzisstische Gratifikation, das heißt so viel Zufuhr zum eigenen Selbstwertgefühl bietet, dass es jede Scham überbietet. Professor Schulte-Markwort, vieles läuft mittlerweile virtuell ab. Es wird über Sex in Chatrooms geschrieben. Männer können einer Frau, die sich per Webkamera filmt, sagen, was sie machen soll. Die Pornos werden immer härter und jede Perversion kann im Netz ausgelebt werden. Was bedeutet das alles für eine Gesellschaft? Also ich glaube, man muss sicher davon ausgehen, dass die Sexualisierung insgesamt konsequent weiter zugenommen hat. Es geht nicht nur um die Sexualisierung in Werbung und an Printmedien, sondern tatsächlich auch insbesondere in den digitalen Medien. Bislang ist es so, dass wir klinisch bei den Jugendlichen nicht beobachten, dass das zum Beispiel zu einem veränderten Beziehungsverhalten führt. Die sind, wie ich schon gesagt habe, die sind genauso unsicher wie vor 20 Jahren. Ich glaube, dass eher bei den meisten Jugendlichen es dann insgesamt dazu führt, zu so einer Art Versachlichung. Es gibt alles. Also man kann sich einen Kick holen durch ein tolles Essen, durch ein tolles Mädchen. Und das wird eher so eingereiht. So erzählen Jugendliche mir das. Also es ist nicht mehr so was Besonderes. Genau, es verliert auch ein bisschen an Reiz. Vielen Dank, Professor Michael Schulte-Markwort. Er ist ärztlicher Direktor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Sex sells, vor allem im Internet. Wir haben schon darüber gesprochen, wie es sich auf das Sexualleben von Jugendlichen auswirken kann, wenn sie schon mit 12 Jahren anfangen, Pornos zu gucken. Mein Kollege Wilm Hüffer hat sich mit Jugendlichen über das Thema Sex im Internet unterhalten. Über die Verbreitung von Pornografie braucht man sich wirklich keine Illusionen zu machen. Jugendliche kennen schon mit 12, 13 Jahren so gut wie alles, was sich mit ein paar Klicks im Netz finden oder als Film auf dem Handy verschicken lässt. Sex mit 3 Frauen auf einmal oder sowas. Videos mit Tieren. Wenn zum Beispiel ältere Frauen, das ist schon eklig und lustig. Ja. Wobei sich die meisten Jungen laut neueren Studien von Pornografie angesprochen fühlen. Über die Hälfte fühlt sich erregt und viele Jungen glauben, dass Pornografie zumindest nicht ganz wirklichkeitsfern ist. Eine Ähnlichkeit hat es auf jeden Fall dann. Sie ist halt nicht so brutal, also wie im Film dargestellt. Dort zeigen sie ja, die stöhnen und stöhnen vor laut und schreien fast und was weiß ich. Und wenn man so Sex hat mit einer Freundin, ist was ganz anderes. Ach ja, wirklich? Wie gut für die Freundin, wenn sie sich also nicht mit Pornostars verglichen glaubt. Denn darunter, auch das zeigen neuere Studien, leiden Mädchen erheblich. Pornos erzeugen unter ihnen vor allem die Angst, körperlich nicht genügen zu können, vor allem aber ein Gefühl. Wirklich eklig. Eine andere Frage dagegen ist weitgehend ungeklärt. Was bewirkt der Pornokonsum auf längere Sicht? Verändert er das Sexualverhalten? Neuere Befragungen zeigen, Pornofilme beginnen auf den Alltag zum Teil tatsächlich abzufärben. Immer mehr Jugendliche rasieren sich ihre Genitalien und Mädchen berichten auch von einem sexuellen Leistungsdruck. Also eine hat schon mal gemeint, ja, ihrem Freund zuliebe von wegen, ja okay, lass es halt mal ausprobieren. Hat nicht der ganz normale Sex, sondern alle möglichen Stellungen und perverse Vorstellungen, die er da irgendwie hatte und aufgeschnappt hat. Aber wirklich glücklich war sie damit, glaube ich, eher nicht. Einzelfälle oder Anzeichen eines schleichenden Wandels. Der Sexualwissenschaftler Jakob Pastötter glaubt, dass die langfristigen Folgen der Pornowelle noch nicht absehbar seien. Pornografie unterschlage alles, was zur Sexualität notwendig dazugehöre. Gefühle, Flirt, der langsame Aufbau einer Beziehung, mit anderen Worten soziale Fähigkeiten. Das wird heute alles ausgeblendet und quasi in einem Kurzschluss sehen Kinder das, was eigentlich in früheren Jahrzehnten erst am Abschluss der Phase der Annäherung männlichem und weiblichem Geschlecht stattgefunden hat. Vor genau 50 Jahren eröffnete Beate Use in Flensburg den ersten Sexshop der Welt. Damals noch unter dem Begriff Fachgeschäft für Ehehygiene. Seitdem wird in Einzelgeschäften oder Ladenketten erotisches Spielzeug, Reizwäsche oder Fetisch verkauft. Inzwischen aber macht das Internet den Erotikläden Konkurrenz. Vieles ist hier in der Anonymität möglich. Meinen Kollegen Andreas Griesam, den haben wir für Recherchezwecke in einen Sexshop geschickt. Das war mal ein außergewöhnlicher Auftrag. Ja, das ist einer der Tage, an dem ich hoffe, dass mich keiner sieht. Ich bin hier vor dem Erotikstore Erdbeermund im Gewerbegebiet von Koblenz. Glücklicherweise regnet es, Zutritt ab 18 Jahre. Das bin ich. So, vorbei an Herrendessous, Massageölen, Love Toys. Ein breites Spektrum, DVD-Verkauf im ersten Obergeschoss. Sie sind hier im Erotik-Store. Darf ich Sie fragen, wonach Sie hier sich umgucken? Allgemein, um sich ein bisschen zu informieren, was möglich ist und vielleicht mal Anregungen für zu Hause bekommen. Ohne festes Ziel, ohne feste Vorstellung. Nach der Melodie, alles dürfte erlaubt sein, was Spaß macht. Fantasien schweifen lassen, so einfach ist das. Man kann ja heutzutage auch vieles im Internet machen. Warum sind Sie jetzt noch in einem richtigen Geschäft? Ja, ich habe zurzeit kein Internet. Ich bin zu Besuch. Bietet sich das an. Sie sind die erste Frau, die ich im Erotik-Store treffe. Sie sind mit Ihrem Freund hier. Wofür interessieren Sie sich denn? Ich möchte mich einfach nur mal umschauen. Nach Spielzeug, Anregungen, Sachen zum Anziehen. Weil ich hier richtig gucken kann, wie es aussieht. Weil im Internet sieht man nur Bilder. Und hier wird man auch beraten. Dankeschön, viel Spaß noch. Ja, und in der Dessous-Abteilung finde ich den Geschäftsführer Oliver Röhrig. Ich habe eben gesehen, der meiste Betrieb ist noch in der DVD-Abteilung. Was sind denn ansonsten Artikel, die viel gehen? Gut, alles, was halt für beide Partner geeignet ist, ist immer sehr gefragt. Wäsche ist eher so ein Frauending. Männer sind mehr für Toys oder für Filme. Früher, kann ich mich noch dunkel erinnern, gab es auch einmal Kabinen, in denen man sich auch Filme angucken konnte. Das gibt's heute gar nicht mehr? Doch, das gibt's auch noch. Es gibt das sogar erweitert worden. Es gibt jetzt eine Erlebniswelt, im Prinzip nennt sich das. Das ist also wie ein Kinobereich, oder wo man auch zusammen Filme schauen kann, wo halt auch Hardcore-Filme laufen und wo man sich den ganzen Tag aufhalten kann. Wo ist bei Ihnen die Schamgrenze erreicht? Ich sag immer so, jeder das, was er möchte. Ich persönlich bräuchte nicht alles, was wir haben, aber jeder hat seinen Fetisch oder was auch immer und den möchte er halt auch ausleben. Eine Schamgrenze ist das, was verboten ist, ja, wo es dann in den Bereich geht, wo man sagt, das ist nicht mehr tragbar. Wie reagieren Ihre Verwandten, Bekannten darauf, wenn Sie erzählen, was Sie machen? Locker. Es gibt immer Leute, die finden es halt nicht so positiv, aber ich habe da eigentlich kein Problem mit, ich gehe damit sehr offen um. Wir finden es eigentlich ganz okay. Ja, war doch gar nicht so schlimm und es gab wirklich viel zu sehen. Der Kick durch den Klick. Sex aus dem Internet, darüber sprechen wir heute. Und aus dem Kick kann auch eine Sucht werden. Rund eine 1/2 Million Menschen leiden nach seriösen Schätzungen an einer Internet-Sexsucht. Dr. Cornelius Roth ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und einer seiner Schwerpunkte ist die Sexsucht. Herr Dr. Roth, wir nehmen mal ein Beispiel. Zwei junge Männer, beide 19 Jahre alt, schauen sich regelmäßig Pornofilme im Internet an. Der eine wird süchtig, der andere nicht. Warum? Na, das ist eine wichtige Frage, eine zentrale Frage. Die berührt praktisch die Frage, wieso ist einer suchtanfällig und der andere nicht. Im Bereich der Sexsucht hängt es zusammen mit Schamthemen in der Kindheit. Es hängt zusammen mit manchmal sexuellen Verwundungen, die man in der Kindheit erlebt hat. Es entsteht ein sexuelles Faszinosum, was einen nicht loslässt, wenn man da mal in diesem Bereich verwundet worden ist. Deshalb kann es dem einen so sein und beim anderen so sein. Und wie definiert man Internet-Sexsucht? Also sagt man da, keine Ahnung, wenn einer 3 Stunden am Tag vorm Computer sitzt und sich solche Filme und Bilder anschaut? Na gut, also die Internet-Sexsucht ist eine Verhaltenssucht, so nennt man das. Und wie bei allen Süchten geht es darum, dass jemand etwas weiter tut und nicht aufhört mit etwas zu tun, obwohl es sein Leben schädigt. Mhm. Und im Bereich der Internet-Sexsucht bedeutet es, dass je nachdem, in welchem Lebenszusammenhang jemand lebt, dass dieses Verhalten vollkommen unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Beispielsweise jemand lebt in einer Partnerschaft, dann kann die Internet-Sexsucht zur Folge haben, dass er ein zunehmendes Desinteresse an der Partnersexualität hat. Oder aber, wenn er übers Internet Cybersex-Beziehungen initiiert, die aber offline weitergeführt werden, kann es zum regelrechten Doppelleben führen. Oder wenn jemand alleinstehend ist, fördert es die Isolation, in der er lebt. Oder für einen Berufstätigen als Folge kann es sein, habe ich schon öfters gesehen in meiner Praxis, dass Menschen gekündigt wurden im Beruf, weil sie am Arbeitsplatz auf pornografischen Seiten gesurft hatten. Das heißt, nicht mal bei der Arbeit können, weil es eben eine Sucht ist, können die Menschen dann darauf verzichten. Ganz genau, ganz genau. Und Betroffene schauen, dass sie die Zeit, wo sie darauf verzichten müssen, minimieren. Sprich, dass kurz bevor sie zur Arbeit gehen, sie noch sozusagen Pornografie auftanken, um dann nach der Arbeit gleich wieder auf die Seiten zu gehen. Herr Roth, was mir nicht ganz klar ist, viele schauen Pornos, um sich selbst zu befriedigen, aber naja gut, also das kann man ja nicht von morgens bis abends machen. Irgendwann geht's dann eben nicht mehr. Also das ist zum Beispiel ein Unterschiedskriterium zwischen dem Internet-Sexsüchtigen und dem, der nicht sexsüchtig ist. Mhm. Dass beide machen das Gleiche, aber der eine hat dabei ausreichenden Befriedigungswert. Jetzt ist erstmal fertig und jetzt ist erstmal Schluss und so, während der andere praktisch weitermachen möchte, vielleicht vorübergehend an seinem Körper scheitert, der jetzt noch nicht wieder bereit ist, aber der bleibt weiter auf diesen Seiten, um sobald es wieder geht, weitermachen zu können. Das heißt, es entsteht nicht wirklich eine sexuelle Befriedigung bei diesem Handeln. Das ist ein Unterschied. Was macht man denn, wenn man jetzt merkt, dass der Partner oder sogar das heranwachsende Kind eben häufig im Internet ist und sich da auch häufig irgendwelche Pornos zum Beispiel anschaut? Wie geht man da vor? Es ist ja auch ein Thema, was eben ja mit einer enormen Scham besetzt ist. So ist es. Und ich glaube, dass entscheidend ist, dass man das Gespräch so sucht, egal mit wem, dass man nicht noch zusätzliche Beschämungen setzt. Meistens ist es ein heimliches Verhalten. Also ich will das mal unterscheiden. Das Sexuelle ist ja, sage ich mal, was Privates. Aber es ist nicht unbedingt was Heimliches. Mhm. Und Menschen, die sexsüchtig sind, haben sozusagen eine Tendenz, das zu verheimlichen vor anderen. Du darfst das ja nicht von mir wissen, dass ich das und das tue. Das heißt, da ist eine große Scham dabei. Und wenn man ein Gespräch sucht mit den Betroffenen und wenn es das eigene Kind ist oder wenn es der Partner ist, glaube ich, kommt es erstmal darauf an, überhaupt zu verstehen, was machst denn du da eigentlich, sag mal, und was passiert denn da? Und sich ein Stück hineinnehmen lassen in diese Welt und auch zu verstehen, Mensch, wann machst denn du das und was gibt denn dir das? Und dann merkt man sehr bald, dass es oftmals geht es gar nicht um sexuelle Themen, sondern es geht darum, dass jemand sich in der Schule abgelehnt fühlt oder dass die Freundin sich getrennt hat oder dass jemand keine Freundin hat oder dass Selbstwertprobleme dahinter stehen. Also es geht in der Regel um ein nicht sexuelles Problem, was über die sexuelle Schiene versucht wird zu lösen. Und das sind vermutlich auch die therapeutischen Ansätze, oder? Dass man eben so über das Gespräch rangeht. Dr. Roth, ist es eigentlich so, dass es diese Internet-Sexsucht nur bei Männern gibt? Also es gibt Zahlen dazu, die sagen, das ist 80-20. Mhm. Und man wird vielleicht sagen müssen, sage ich mal, dass die Internet-Sexsucht bei den Männern ist oft mehr bilderbezogen, während die der Frauen kommunikationsbezogener ist. Also die sind in erotischen Chatrooms unterwegs und suchen da Kontakte und leben die auch offline aus, mal mit weniger, mal mit mehr Beziehungen, aber auch eben mit süchtiger Qualität. Das ist bei Männern manchmal so, dass sie auch reale Beziehungen suchen. Oft bleibt es bei Männern auch im virtuellen Bereich. Vielen Dank, Dr. Cornelius Roth. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und einer seiner Schwerpunkte ist die Sexsucht. Sex sells, vor allem im Internet. Das Geschäft mit Sex ist ein Milliardengeschäft. Die Frage ist nun, hat der Sexshop, also nicht der virtuelle, sondern der richtige, ausgedient? Doreen Schink ist Pressesprecherin der Beate USA AG. Guten Abend. Guten Abend, Frau Jakob. Frau Schink, Sex per Mausklick, das ist für einen Erotikshop wie zum Beispiel bei Arte Use von Nachteil, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel wenn es um Pornos geht. Wie stark spüren Sie denn die Konkurrenz aus dem Internet in Ihren Läden? Im Gegenteil, also wir sehen die Möglichkeiten des Internets ganz klar als Vorteil und überhaupt nicht als Nachteil. Und es ist heute zum Beispiel auch schon so, dass unser Online-Shop eine große Nachfrage verzeichnet und wir im Netz unser Warenangebot auch hervorragend präsentieren können. Die Läden sind natürlich nach wie vor wichtig. In den Geschäften können alle Produkte direkt in Augenschein genommen werden. Aber auch für uns ist es so, dass die Zukunft ganz klar im Online-Shopping liegt. Ja, weil ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, also wenn man früher einen Pornofilm gekauft hat und jetzt irgendwelche Filme umsonst im Netz anschauen kann, dann werden sie doch da Einbrüche haben, oder nicht? Also in den letzten Jahren hat sich da ganz klar der Schwerpunkt verschoben. Die Umsätze, die früher in den Stores gemacht wurden, finden heute natürlich immer häufiger im Internet statt. Mhm. Was natürlich auch so ist, wer ja, Schuhe, Bücher oder auch Urlaubsreisen im Netz kauft, der shoppt sicherlich auch Dessous und Toys online. Und ein weiterer Vorteil, den das Internet mit sich bringt, ist natürlich auch, dass dort alles ganz diskret passieren kann. Also wer sich auch heute noch nicht in einen Shop traut, kauft sicherlich eher online. Und was wir wissen, ist, dass ganz klar die Kombination aus den Geschäften und dem Online-Shop wichtig ist. Und wo dann letztendlich gekauft wird, ist reine Geschmackssache. Wenn es um Sex geht, dann sind die Kunden ja im Normalfall Männer. Beate Use, das habe ich zumindest gelesen, setzt jetzt auch auf eine neue Strategie, möchte Frauen als Kundinnen gewinnen. Wie soll das funktionieren? Also vorweg, interessant ist, dass heute bereits mehr Frauen als Männer bei uns einkaufen. Vor 10 Jahren war das noch so, dass circa jeder 5. Kunde eine Frau war und heute sind Frauen eindeutig in der Mehrzahl. Und das ist natürlich logisch, dass auch die Läden und auch die Produktauswahl auf das, was Frauen sich wünschen, abgestimmt wird. Und Frauen kaufen am liebsten Dessous oder auch Liebesspielzeug, sogenannte Toys. Und sie kaufen gern in heller, freundlicher Atmosphäre. Also das, was früher der klassisch schmuddelige Shop war, da würden Frauen natürlich nie einkaufen. Und ein Beispiel in unserem neuesten Store in Regensburg ist es zum Beispiel so, dass die Dessous-Abteilung aussieht wie ein Schlaf- oder Ankleidezimmer einer Frau und dann eine sehr emotionale Welt zeigt. Und das ist natürlich auch eine Einkaufswelt, in der sich Frauen wohlfühlen können. Und ja, genau so sollen in Zukunft Frauen eben auch für unsere Angebote begeistert werden. Vielen Dank, Doreen Schink. Sie ist Pressesprecherin der Beate USA AG. Und das war SWR 1 der Abend. Mein Name ist Stefanie Jakob. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao.